Zuerst nun also Marimba-Klänge aus Guatemala. Bella Guatemala, schönes Guatemala, das ist nicht nur der Titel dieser Musik, das ist auch eine Tatsache. Guatemala, eine der kleinen Republiken Mittelamerikas, ist wirklich schön. Und fragt man einen Guatemalteken, was das Schönste an seinem Land ist, dann antwortet er unweigerlich: alles. Nun, mit das Schönste, was dieses Land zu bieten hat, ist die Musik, vor allem die Musik der Marimba. Die Marimba in ihrer jetzigen Form, äußerlich vergleichbar einem Xylophon, nur von unten bis oben aus Holz, ist ein typisch mittelamerikanisches Volksinstrument. Und so ist es auch nicht verwunderlich, wenn man in Guatemala überall und immer wieder dem Klang der Marimba begegnet. Über den Ursprung der Marimba wurde und wird noch heftig diskutiert. Besonders aber in Guatemala und im Süden Mexikos, im Bundesstaat Chiapas, der über fast 300 Jahre ein Zankapfel zwischen Mexiko und Guatemala war. Bevor die spanischen Eroberer nach Mexiko und Mittelamerika kamen, wurde das Gebiet von Chiapas und West-Guatemala von den Mayas und anderen ihnen verwandten Volksgruppen bewohnt. Somit gibt es viele Gemeinsamkeiten auf beiden Seiten der heutigen Grenze. Und beide Seiten behaupten auch, ihre Vorfahren hätten die Marimba erfunden. Europäische Musikwissenschaftler behaupten demgegenüber, die Marimba stamme aus Afrika. Und tatsächlich ist die erste primitive guatemaltekische Marimba der afrikanischen sehr ähnlich. Beide bestanden aus einer bogenförmigen Vorrichtung, auf der Hartholzstäbe befestigt waren, unter denen Flaschenkürbisse als Resonatoren oder Schallröhren hingen. Und bei beiden hatten die Resonatoren an der unteren Seite eine Öffnung, die mit schwingungsfähigen Fasern bedeckt war. Nach Mittelamerika kam die Marimba, entsprechend dieser Ansicht, mit den Afrikanern, die von den spanischen Eroberern als Sklaven auf den neuen Kontinent verschleppt wurden. Aber es wird noch verzwickter. Auf den Südseeinseln Bali und Java ist heute noch ein Musikinstrument verbreitet, das der primitiven Marimba mit Flaschenkürbissen recht ähnlich sieht. Naheliegend, dass man auf Bali und Java annimmt, die Marimba sei zuerst in Asien und Polynesien erfunden worden. Die Marimba in Guatemala ist heute nun aber wirklich und ohne Zweifel ein mittelamerikanisches Volksinstrument und hat mit Kürbissen nichts mehr zu tun. Der Klang wird auf Holzstäben erzeugt, die aufeinander abgestimmt sind. Sie sind meistens aus Palisander, Rosenholz oder anderen Harthölzern. Die Stäbe liegen ähnlich wie die Tasten eines Klaviers neben und hintereinander, nur dass bei der Marimba die hintere Stabreihe um einige Zentimeter höher liegt als die vordere. Dicht unter jedem Stab hängt eine viereckige Holzröhre, deren Luftsäule genau auf den Stab abgestimmt ist. Sie dienen als Schallröhren, als Resonatoren und haben eine Länge von 5 bis etwa 70 Zentimeter. Die Holzstäbe und ihre Resonatoren sind auf einem tischförmigen, konisch zulaufenden Gestell angebracht, in der Form ähnlich dem Vibraphon, haben aber weder einen Mechanismus zum Dämpfen der Stäbe noch eine Vibrato-Einrichtung. Der etwas klirrende Nachklang, der auf den Schlagton folgt und uns Europäer beim ersten Anhören der Marimba vielleicht etwas stört, ist bei den tiefer gestimmten Stäben länger als bei den höheren. Bei der Marimba benutzt man harte Schlägel mit kugelförmigen Holzköpfen für die hohen Töne. Weichere mit Vollgummiköpfen hauptsächlich für die tieferen Register. Im Allgemeinen wird die Marimba mit einem Tonumfang von 4,5 Oktaven gebaut. Gleichzeitiges Anschlagen mit 4 Schlägeln pro Person ist ohne weiteres möglich. Und wenn ich sage pro Person, dann heißt das, dass die Marimba immer von mindestens 2, oft sogar von 3 oder 4 Spielern gleichzeitig gespielt wird. Dass sich dabei die Schlägel, Hände und Arme der Spieler kreuzen, ist einleuchtend. Und es ist faszinierend, dabei zuzuschauen. Man ist immer wieder verwundert, dass es bei so vielen Schlägeln, Händen und Armen nicht zu einem Tonsalat kommt. Normalerweise ist die Marimba als Soloinstrument, also ohne Begleitinstrumente, zu hören. Doch sehr häufig trifft man sie auch mit anderen Instrumenten an, etwa mit einem kleinen Schlagzeug und einem Bass. Und die folgende Zusammensetzung besteht in Guatemala bereits seit dem 17. Jahrhundert. Die Marimba mit dem Tun und der Chirimia. Der Tun ist eine kleine zylindrische Holztrommel, deren Klang der Marimba ähnelt. Die Chirimia ist ein Blasinstrument. Man kann sie vielleicht mit einer primitiven Oboe vergleichen, oder auch mit einer Klarinette. Ist nun auch wieder so ein Streitobjekt der Musikwissenschaftler und der Bewohner von Guatemala. Für die Mehrheit der Guatemalteken ist es klar, dass die Chirimia ihr Musikinstrument ist. Ihre Vorfahren, die Mayas, hätten es bereits vor mehr als 500 Jahren entwickelt. Anders sieht es der Musikwissenschaftler Pablo Castellano. Er schreibt in seinem Buch »Epochen der prähispanischen Musik«: Die Chirimia ist keine prähispanische Flöte, aber auch keine europäische Klarinette, sondern eine Art primitive Oboe mit einer Doppelzunge im Mundstück. Ihr Name kommt aus dem Lateinischen Calamellus und ist in Deutschland unter dem Namen Schalmei bekannt. Nach Mittelamerika kam die Chirimia mit den Spaniern. Nun, es gibt verschiedenartige Chirimias mit unterschiedlichen Tonlagen und auch aus verschiedenen Materialien. Entweder besteht sie, jedenfalls hier in Guatemala, ganz aus Bambusrohr oder aus gebranntem Ton, wobei dann das Mundstück aus Bambus gefertigt ist. Gemeinsam aber ist beiden Ausführungen der herbe, grelle Klang, der für europäische Ohren fast dissonant wirkt. Daraus könnte man folgern, dass die Chirimía doch ein prähispanisches Blasinstrument ist. Guatemala gehört bei religiösen Zeremonien und Festen der Indios Musik dazu. Sie leben überwiegend auf dem Lande und in den Bergen als sehr arme Bauern, Landarbeiter oder Händler. Das Leben dieser Einheimischen ist zwar eng mit der katholischen Religion verbunden, gleichwohl aber haben sie viele alte Riten übernommen und beibehalten. Bei der Ausübung der religiösen Indio-Feste, deren Sinn und Zweck einem Fremden oft verborgen bleiben, tanzt man die typischen Danzas. Zu diesen Tänzen müssen sich die Teilnehmer entsprechend verkleiden und vor allem Masken aufsetzen. Dargestellt wird vielfach in Art einer primitiven Musiktheateraufführung der Kampf zwischen Gut und Böse. Aber obwohl die Danzas bereits seit einigen hundert Jahren getanzt werden, handelt es sich hierbei nicht um reine Indianertänze. Sie sind vielmehr eine Mischung aus Indianertänzen und mittelalterlichen spanischen Theaterdarbietungen. Die Musik, die man vielleicht vor 400 Jahren zu diesen Tänzen spielte, könnte sich ähnlich angehört haben, wie sie heute noch gespielt wird. Die Republik Guatemala besteht mit ihren mehr als 6 Millionen Einwohnern zu 55% aus reinen Indianern, etwa 35% Mestizen und nur 10% Weißen, die zum größten Teil die herrschende Oberschicht bilden. Die offizielle Landessprache ist Spanisch, aber noch 2/3 der Einwohner spricht eine der vielen heute noch lebendigen Indianersprachen oder Indianerdialekte. Etwa 200 verschiedene Volksgruppen leben heute in Guatemala, von denen der größte Teil zur Familie der Mayas gehört. Diese Sprachenvielfalt ist mit ein Grund, dass die Mehrheit der Guatemalteken viele ihrer alten Sitten und Bräuche neben den spanischen Einflüssen beibehalten haben. Das zeigt sich in der Kleidung, besonders bei den Frauen, im Kunsthandwerk und im sozialen Verhalten. Die Großfamilie ist vorherrschend. In vielen Indianergemeinden gibt es neben dem offiziellen Bürgermeister noch eine Art Ältestenrat. Und es gibt Feiertage, die in keinem offiziellen Kalender zu finden sind. Guatemala entstand aus den vielen fremden Einflüssen aber auch eine ganz eigene Musik, die sich Son nennt. Der Son ist die Musik der Indios. Er wird zu Prozessionen, religiösen und anderen Festlichkeiten in den Dörfern und kleinsten Ortschaften Guatemalas gespielt. Und neben dem Klang der Marimba ist der Son die populärste Musik in Guatemala. Eine sehr eigentümliche Musik, die manchmal traurig und dann wieder sehr heiter klingen kann. Einem Mitteleuropäer wird sie vielleicht im Ohr wehtun oder ihn auch zum Lachen reizen. Denn diese Musik klingt für uns zweifellos schräg oder auch dissonant. Das folgende Musikstück ist aber wirklich ein Son und kein Witz. In aller Ernsthaftigkeit musizieren hier 7 Mayas vom Stamme der Kakchikel aus dem 4000 Einwohner zählenden Dorf San Lucas Toliman. Die Republik Guatemala, in Europa vor allem durch die schrecklichen und immer wiederkehrenden Erdbeben bekannt, hat eine lange Vergangenheit, aber nur eine kurze Geschichte. Man unterteilt 3 verschiedene Epochen. Die präkolumbianische oder prähispanische Zeit, die koloniale und die neuzeitliche Geschichte nach der Unabhängigkeit. Vor der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus lebten im größten Teil des heutigen Guatemala die Mayas und die ihnen verwandten Volksgruppen. Noch heute kann man hier unschätzbare Zeugnisse ihrer großen Kultur finden und bewundern. Von der alten Musik der Mayas kann man sich aber kaum noch eine Vorstellung machen. Nur Musikinstrumente blieben aus dieser Zeit erhalten. Eines dieser Instrumente ist der Caracol, eine Meeresschneckentrompete, die bei den Wissenschaftlern als das älteste Blasinstrument Amerikas gilt. Die Schneckentrompete ist ähnlich wie das Stierhorn, ein Naturinstrument, mit dem verglichen die Marimba ein sehr weit entwickeltes Instrument ist. Das offizielle Datum der Kolonisation durch die Spanier ist der 20. Februar 1524. An diesem Tage wurde der Quiché-Führer, der Häuptling Tecún Umán, im Zweikampf mit dem spanischen Kapitän Pedro de Alvarado getötet. Dieses Ereignis zerstörte die Moral und den Widerstandswillen der dortigen Indianerstämme und die endgültige Eroberung Guatemalas war damit besiegelt. Die dritte Geschichtsepoche nach der Unabhängigkeit von Spanien begann gleich wieder, wenn auch nur kurz, mit einer Besatzungszeit. Diesmal durch Mexiko im Januar 1822. Die endgültige Unabhängigkeit gewann Guatemala am 19. Juli 1823. Kurzfristig schloss es sich mit den ehemals spanischen Provinzen El Salvador, Honduras, Nicaragua und Costa Rica zu einem mittelamerikanischen Staatenbund zusammen. Allerdings war auch diese Freiheit nur von kurzer Dauer. Schon bald meldeten sich neue, wenn auch nicht unmittelbare und allgegenwärtige Eroberer. Heute ist Guatemala politisch und wirtschaftlich abhängiger als je zuvor. Wirklich unabhängig sind die Guatemalteken wohl nur beim Musizieren. Musik aus fernen Ländern. In dieser Serie stellen wir am Montag, dem 29. September, rituale Musik aus Ostafrika vor.